Hallo? Könnt ihr mich hören? Ich bin die siebte sprechende Insel. Wenn ihr genau schaut, ich gestehe es ein. Ich bin eher das Gegenteil einer Insel. Aber sprechen kann ich wirklich. Ich bin ein sprechender Tümpel. Kommt zu mir. Kommt näher. Beugt euch so weit über die Wasseroberfläche, dass ihr euer Gesicht sehen könnt. Lächelt euch zu. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal eine Stadt, die sprach: Ich bin die Schönste im ganzen Land und auf dem Erdenrund kann nichts mir gleichen. Nicht einmal eine Wiese voll Narzissen. Allein die Welt spricht noch nicht genug davon. Doch da die Stadt nun reich war und viel Taschengeld zu verschenken hatte, sammelte sie einen Haufen Künstler um sich und sprach zu ihnen: Ich bin zwar arm und habe nicht viel Geld, doch will ich mich nicht lumpen lassen und euch belohnen, wenn ihr fortan von meiner Schönheit singt, Tag aus, Tag ein. So geschah es. Und wenn die Stadt sich selbst lobte und über die Lande rief: Ich bin gerecht, stark und schön, so antworteten auch die Künstler im Chor: Gerecht, stark und schön. Und wenn die Stadt von sich selbst sprach und sagte: Alles ist gut und wird noch besser, so war schon das Echo zur Stelle und tönte: Es ist gut und noch besser. Lächelt ihr noch? Ihr wisst gar nicht, wer spricht? Hier, ich bin's, der Tümpel. Kommt näher. Schaut euch an und winkt euch einmal zu. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und sie nimmt kein gutes Ende. Als die Stadt sich brüstete: Ich bin eine kosmopolitische Metropole, sangen die Künstler ohne zu zögern: Kosmopolitische Metropole. Doch oh weh. Die Künstler verliebten sich so in das Bild der kosmopolitischen Metropole, dass sie sich vor Sehnsucht ganz aufzehrten nach ihm. Denn auf ihr Rufen antwortete die Stadt nie. Die Stadt ließ sie verhungern, bis sie nur Haut und Knochen waren und schließlich nichts mehr waren, außer der Stimme, mit der sie fahl und unaufhörlich die Eitelkeiten der Stadt wiederholten. Nicht viel besser ging es der eitlen Stadt selbst. Eines Tages entdeckte sie einen Tümpel wie mich, übrig geblieben von einer Flut. Und dieser Tümpel spiegelte ihr Bild in unvergleichlicher Klarheit wider, besser als jedes Rufen der Künstler. So ließ sich die Stadt dort nieder, versenkte sich in ihrem eigenen Anblick und ergötzte sich fortan nur noch an sich selber. Nun, das ist keine sonderlich verrätselte Geschichte. Und ich kann euch auch keinen Buchstaben mehr preisgeben, denn die haben sich die Stadt und die Künstler unter sich aufgeteilt. Aber ich gebe euch einen guten Rat. Ihr werdet zu einer kleinen, klingenden Insel kommen, die hat Verbindungen in die ganze Welt. Dort werdet ihr ein Rätsel lösen müssen und einen Buchstaben dafür bekommen. Dieser Buchstabe ist der vorletzte eures Lösungswortes. Denn nur die letzten beißen die Hunde. Also, wenn ihr die zweite Insel findet, dann wisst ihr schon, welchen Buchstaben des Lösungswortes sie euch verrät. Oder wart ihr schon dort? Umso besser. Viel Glück bei der weiteren Suche!